Es ist gleich, ob jemand von euch seine Worte geheim hält oder sie laut vernehmbar äußert, und ob jemand sich bei Nacht verbirgt oder bei Tag offen hervortritt.